Sein Gefährte sagte zu ihm, während er sich mit ihm unterhielt: Verleugnest du denn denjenigen, der dich aus Erde, hierauf aus einem Samentropfen erschaffen und hierauf dich zu einem Mann geformt hat?